Außerdem Pastetenhändler, Lastträger, Kohlenschlepper und Schornsteinfeger, Orgeldreher, Gaukler mit Äffchen und Balladenhändler, Verkäufer sowohl als Sänger, abgerissene Handwerker und erschöpfte Arbeiter jeglicher Schattierung und sie alle erfüllt von einer geräuschvollen und zügellosen Munterkeit, die misstönend ans Ohr scholl und das Auge schmerzhaft berührte. Je tiefer die Nacht herniedersank, desto mehr vertiefte sich meine Teilnahme für dieses Schauspiel, denn nicht nur wandelte sich der allgemeine Charakter der Menge wesentlich derweil, die sanfteren Züge schwanden daraus, schrittweis, je mehr die ordentlichen, gesitteten Leute verschwanden und schärfer trat das Abstoßende hervor, als nun die späte Stunde jede Art von Laster aus seiner Höhle kriechen ließ, sondern die Strahlen der Gaslaternen hatten, zu Anfang schwach, noch in ihrem Ring mit dem sterbenden Tag, jetzt schließlich die Übermacht gewonnen und warfen über jegliches Ding einen launenhaften und grellhellen Schein. Alles war dunkel und doch zugleich voll Glanz. Die wilden Wirkungen des Lichts brachten mich dazu, den einzelnen Gesichtern nachzuspüren, und obschon die reißende Schnelle, mit welcher die Lichterwelt vor dem Fenster dahinflitzte, mich verhinderte, mehr denn einen kurzen Zuckblick auf jene Physiognomie zu werfen, schien's mir doch in jener besonderen Geistesverfassung, als könnte ich häufig selbst in diesen kurzen Blickmomenten die Geschichte langer Jahre lesen. Die Stirn ans Glas gepresst, war ich mithin beschäftigt, die flutende Masse zu mustern, als mir plötzlich ein Gesicht in den Blick kam,